So, wir haben über die vier Objekte gesprochen und ich habe gesagt, heute erkläre ich dann, wie man mit dem Objekt, das passt für Shamatha, dann arbeitet. Und das wird erklärt in dieser Tradition mit 9 Stufen von dem Verweilen des Geistes in Shamatha. Und das erklärt Prozess. Shamatha ist Prozess, Vipassana ist auch Prozess. Wenn man diese 2 Prozesse beherrscht hat, wird man der Meister von Meditation. Aber das dauert viele, viele Leben. Diese Shamatha wird zu Mond, mit Mond verglichen und Vipassana mit Sonne. Wenn man im Herz Mond und Sonne hat, was passiert? Man scheint wie der Mond, der aus den schwarzen Wolken herauskommt. Und was ist der Zustand von einem voll erleuchteten Mensch? Er bleibt immer in Klarheit und in Entspannung. Er kann es nicht verlieren. Unmöglich, was immer passiert. Es wird ihn bis zu Ende begleiten. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir Meister von Meditation. Solange wir das nicht erreicht haben, haben wir immer, immer was Neues zu lernen. Und es gibt so viel zu lernen. Dann, wenn man so immer in diesem Zustand bleibt, dann kann man auch vielen anderen helfen. Leider in Mahayana gibt es ein Missverständnis, dass ein Arahat nicht den Menschen hilft, aber ein Arahat hilft viel, viel den Menschen, indem man in diesem Zustand bleibt von Entspannung und Klarheit, kann man vielen, vielen Wesen helfen. Aber wenn man sich mit den Unreinheiten des Geistes identifiziert, wird man wohl nicht imstande sein, den anderen zu helfen, weil man hat mit sich selbst Probleme. Und in dieser Tradition dann die Stufen von Shamatha und Vipassana werden sehr, sehr klar erklärt. Und in Bezug zu Aufmerksamkeit, was sehr interessant ist, diese Tradition unterscheidet sogar 40 Sorten von Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen kompliziert und sogar der Asanga wurde kritisiert, dass es zu kompliziert ist. 40 Sorten von Achtsamkeit und 25 Objekten von Achtsamkeit, die es erlauben, ein volles Bild von Progress in Shamatha und Vipassana zu erreichen, mit den Stufen. Und jetzt, Shamatha wird erklärt als 9 Sorten von Verweilen des Geistes auf dem undifferenzierten Bild des Geistes. Und wir haben gesagt, in dieser Tradition Bild des Geistes und der Geist ist dasselbe. Das ist die Besonderheit von dieser Tradition. Und der Geist ist dann Soheit, weil er kann alle Objekte spiegeln. Gute Objekte, schlechte Objekte. Was Richtiges ist, was falsch ist. Alles kann er spiegeln. Und eigentlich, wenn man Buddha wird, dann wird es objektiv. So ist es und kann es nicht anders sein. In unserem Fall wird es immer subjektiv. Was immer wir machen, wir werden immer irgendwie durch eigene Schätzungen und Karma verhindert, objektiv die Sachen zu sehen. Einige von uns weniger, einige von uns mehr, aber diese Schätzungen werden immer uns begleiten, solange wir nicht völlig die Transformation des Geistes zu Weisheit durchgeführt haben. Und das ist das Ziel in dieser Tradition. Wenn der differenzierende Geist sich transformiert in Geist, das alles spiegelt, wie es wirklich ist, dann sind wir Buddhas. Und dieser differenzierende Geist, dann eigentlich ist in seinem Wurzel, in Alaya, wir haben gesagt, wo sich unsere frühere Erfahrungen gespeichert haben, ist nicht dualistisch. Es wird dualistisch durch diese Ich-Bewusstsein-Geist. Das heißt in dieser Tradition Manas. Manas ist Geist, das immer denkt, dass etwas da wirklich ist, getrennt. So wahres Subjekt, wahre Objekt. Und was er sieht eigentlich, ist die Alaya selbst, die Samen von der früheren Erfahrungen selbst, die dann Wurzel sind von unseren Schätzungen, die es unsere Geist subjektiv machen. Also damit wir Weisheit anwenden können, dann erste Training ist in Samadhi. Samadhi ist was? Samadhi bedeutet Sam Adhana. Sam heißt richtig, Adhana heißt platzieren oder auf, wie sagt man, auflegen. Geist auf das Objekt. Und was heißt richtig? Richtig heißt gleichmäßig, ohne Schwankungen. Diese Schwankungen sind auch bedingt durch unsere Zuneigungen und Abneigungen, die sehr, sehr tief in unserem Geist schon verwurzelt sind. Desto mehr wir meditieren, desto klarer werden wir, wie tief diese Zuneigungen und Abneigungen in uns sind. Wenn wir das sehen, das ist Intelligenz von Meditation. Wenn wir das nicht sehen, dann eigentlich haben wir nicht meditative Intelligenz. Meditative Intelligenz ist eben das, dass man es gleich sieht. Und diese, wie wir schon erklärt haben, diese Schätzungen, dass wir, mit denen wir immer arbeiten, sind eigentlich basiert auf unseren Konzepten. Und unsere Konzepten sind basiert auf unserem Karma. Und die Verschiedenheit in der Welt ist eigentlich nichts anderes von buddhistischer Absicht, Verständnis als Verschiedenheit von Karma. Und Verschiedenheit von Karma hat keine Grenzen, weil wir alle Milliarden von Billionen von Karmas geübt haben. Einige sind ähnlich, deswegen wir einige Wesen verstehen sich besser, einige sind sehr, sehr großer Unterschied, dann verstehen wir uns nicht so gut. Und jetzt, damit man objektiv schätzt und mit Vipassana schätzt. Vipassana heißt nichts als Synonym für klare Bewusstsein ohne Schwankungen. Das Objekt der Betrachtung durchdringt. Das ist Vipassana ist in Buddhismus Synonym von Wissensklarheit. Wenn wir Vipassana haben, haben wir Wissensklarheit. Wenn wir Wissensklarheit haben, kein Platz für Befleckungen des Geistes. Die kommen, dass wir, indem wir keine Wissensklarheit haben. Und damit Wissensklarheit erscheint, entsteht, wir brauchen diese Kunst von Shamatha. Den Geist platzieren auf das Objekt mit voller Ausgeglichenheit. Das ist Shamatha. Shamatha heißt, dass der Geist dann beruhigt wird. Und wenn der Geist beruhigt wird, nur dann er kann objektiv schätzen, was eigentlich Inhalt der Erfahrung ist. Wenn der Geist nicht auf objektiv ausgeglichen platziert ist, er kann nicht objektiv schätzen. Er wird immer schätzen durch seine Neigungen, die so tief in uns verwurzelt sind. In der Tat, wir Wesen sind nichts anderes als unsere Neigungen, unsere Gewohnheiten. Wenn man meditiert, versteht man, dass die meisten unserer Gewohnheiten sind nicht gut. Wenn wir nicht meditieren, dann wir wissen es nicht. Dann ist das Problem natürlich. Wenn wir es wissen, dann distanzieren wir uns. Wenn wir es nicht wissen, dann wir identifizieren uns völlig mit unseren Neigungen. Und wenn sie nicht wenn sie vollkommen falsch sind und mit Realität überhaupt nicht übereinstimmen, davon kommen die Krankheiten. So. Deswegen diese Kunst von Shamatha, dass man lernt, Geist ausgeglichene Geist auf Objekt zu platzieren, ohne Schwankungen, ist so Schlüssel zu Weisheit. Diese Schlüssel muss man haben und hochschätzen. Und es wird erklärt in dieser Tradition als 9 Stufen von Verbleiben in Shamatha. Die heißen in Sanskrit Chitta Stiti. Chitta heißt Bewusstsein und Stiti heißt Bleibe. Wenn wir mit nicht differenzierten Objekten arbeiten, dann wir bleiben in diesen Chittasthitis, die zu Samadhi führen. Und was ist dann erster Schritt? Erster Schritt heißt auf Sanskrit Stapayati. Stapayati heißt, Sta heißt stehen, Stapayati heißt, ist stehen machen. Kosativ auf Sanskrit. Wir stehen, machen den Geist auf Meditationsobjekt. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass alle Meditationsobjekte sind mentale Objekte. In dieser Tradition, dadurch, dass man Meditation Shamatha übt, wird man davon bewusst. Und Folge von dieser Tradition ist, deswegen Shamatha so wichtig ist, dass nicht nur, wenn man Shamatha übt, alle Objekte sind mentale Objekte, aber außer mentalen Objekten gibt es keine Objekte. Heutzutage die Wissenschaft ernährt sich diese Weisheit. Aber es hat lange, lange Entwicklung. Wenn Sie Quantumphysik studieren, Sie kommen sehr nahe zu dieser. Diese Materialität eigentlich ist nichts anderes als Leerheit. Leerheit ist Materialität. Weil man es im letzten Ende, man es kann nicht fassen. Die Partikeln von Materialität kann man wieder und wieder und wieder wieder verteilen, bis nur Leerheit bleibt. So, dann, wenn man platziert den Geist auf Meditationsobjekt, dann übt man Meditation. Und auf welches Objekt? Auf das Objekt, das man durch die Sinnen erfahren hat. Und Geist ist genug klar, damit der Geist sich ein Bild von dem Objekt macht. Was man nur mit den Sinnen erfahren hat, der Geist muss dann ein Bild davon haben, nur dann kann er mit dem Objekt stehen. Wenn er nicht ein klares Bild davon hat, wenn sie nicht klar mit Körperempfinden einatmen, ausatmen, als Vibration an den Nasenlochen und so weiter, der Geist dann hat kein Bild, bei dem er kann bleiben. Ne? Aber was er dann sieht, ist das mentale Bild, das oh, guck, guck, guck. Nein, ist schon neu. Das ist neu. Guck, guck, guck, guck, guck. Entschuldigung, aber es ist. Ja, erst sieht man die Farbe, dann sieht man das Buch und das Buch ist ein mentales Bild natürlich. Und man sieht das Buch, das man noch frühere Erfahrung von Buch gemacht hat, das in Geist gespeichert ist. Wenn wir zu den Hottentotten gehen, heutzutage ist schon sehr wenig solche Naturmenschen, sie wissen nicht, dass das ein Buch ist. Aber die Farbe sehen sie auch. So, dann Wenn wir Shamatha meditieren, das Geist macht sich Bild auf über den Eindruck von den fünf Sinnen. Und dann kann, wenn das Bild klar ist, er kann bei dem Bild stehen. Dann geht er in Meditation. Wenn das Bild nicht klar ist, kann er nicht in Meditation gehen. Deswegen Sthapayati, stehen machen. Und wenn man nicht Meditation vorher geübt hat, dann was versucht man? Man wird den Geist bei dem Objekt stehen bleiben mit Kraft. Man wird sich zwingen, ich. Und was geschieht dann? Frustration. Wenn man den Geist zu dem Objekt zwingen möchte, ist immer mit Frustration verbunden. Das geschieht in jeder Situation. Und dann, indem man es macht, man identifiziert sich mit dieser Frustration. Ja? Ich bin schlecht, ich kann es nicht machen, lieber mache ich was anderes. Ne? Deswegen ist es sehr wichtig, auch theoretische Kenntnisse zu haben, ne? Auch sehr klar sein, dass wenn man nicht weitermacht, dann wird der Geist nie feiner werden können. Und ohne feineren Geist, wir erfahren wirklich keine dauernde Glückseligkeit. Man versteht das sehr klar, dann obwohl es die Meditation keine Vergnügung am Anfang bringt, man bleibt dabei, weil man denkt, dass es wirklich zu positiven Resultaten kommt. Wenn man das nicht glaubt, dann macht man lieber was anderes, geht man in die Kneipe oder zu Fußballspiel. Und das ist viel interessanter als Meditation für die meisten von uns. Da hat man Aufregung und so. Aber bei Meditation keine Aufregung. Aber wenn man sich Mühe gibt und bleibt, dann allmählich der Geist hat Dauer bei Meditationsobjekt. Und das ist dann zweite Stufe. Die heißt Samsthapayati. Sam heißt zusammen. Das heißt, obwohl man immer noch diese Tendenz hat, Kraft zu benutzen, um den Geist bei dem Objekt zu halten, er hat schon gewisse Kontinuität da und dann fasst man ein bisschen Vertrauen in dem, was ich mache. Es kann wirklich zu guten Resultaten führen, in dem, das ist ein Zeichen, dass es gar nicht so hoffnungslos ist. Aber man immer arbeitet mit dem Geist, das mit Kraft zu dem Objekt gelenkt wird und dadurch keine Freude an dem, was man macht. Und solange man nicht Freude hat an dem, was man macht, der Geist wird immer wollen, zu anderem Objekt zu gehen. Erster Schritt, wahre Schritt in Meditation ist, dass man Freude bekommt bei Meditieren. Dann der Geist selbst schützt. Weil jeder Geist, er will Freude haben an dem, was er macht. Wenn er nicht da Freude hat, dann will er immer anderswo gehen. Was die Menschen suchen, ist nur Freude, nichts anderes. Und nicht nur Menschen, alle Tiere, alle Wesen auch. Alle suchen nur Freude und wollen Leiden vermeiden. Und indem wir glauben, dass wir durch Meditation Freude erreichen, wir bleiben dabei. Ist das nicht so? Wenn wir das nicht glauben, dann ist viel bessere Freude mit einem guten Bier. Und quatschen mit den Freunden und so. Da hat man viel mehr Freude als bei der Meditation, weil man noch nie Meditation Freude erfahren hat. Aber wenn der Geist dann gewisse Kontinuität hat, man fasst irgendwelche Vertrauen, es doch ist wahr, dass der Geist feiner kann werden und dass die Meditation gute uns bringt zu gutem Zustand, zu Glückseligkeit. Aber da ist noch keine Glückseligkeit, weil sogar wenn Kontinuität da ist, man immer und immer versucht, mit der Kraft das Objekt zu beherrschen. Diese Tendenz ist sehr tief. Und es ist immer kommt zu Ausdruck, wenn wir was Neues lernen. Wenn wir uns beschäftigen mit dem, was wir sehr gut kennen, es kommt nicht. Man kann sich nur entspannen in dem, was man kennt. Was man nicht kennt, kann man sich nicht entspannen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man übt. Dann, wenn man übt und gewisse Zeichen kommen, man hat schon Kontinuität beim Meditationsobjekt, dann wird man einsehen, dass mit Kraft geht es einfach nicht. Da kommt die Entdeckung, dass wie wichtig Achtsamkeit ist, Sati. Wo Sati ist, Kraft geht in den Hintergrund. Wo nicht Sati ist, wir wollen alles beherrschen, alles unter Kontrolle haben. Ich muss das erreichen. Ich will das haben. Ich will die Glückseligkeit von Meditation. Wenn die Kraft von Achtsamkeit entsteht, dann Kraft von Entscheidung wollen, was man will, erreichen, was man will, geht weg und man verlässt sich mehr an Achtsamkeit. Und wenn man etwas mit Achtsamkeit macht, dann braucht man, spart man Energie natürlich. Braucht man nicht so viel Kraft anwenden. Die Achtsamkeit, alle Bewegungen, Sprache, Meditation, alles, wenn Achtsamkeit da ist, dann Kraftanwendung wird sehr ökonomisch. Wenn Achtsamkeit nicht da ist, dann wir sind wie Blinden. Und das sieht man im dritten Schritt von Shamatha. Das heißt, der Geist dann bleibt bei dem Objekt, nicht durch Kraft der Entscheidung, ich muss es machen, aber vielmehr durch Achtsamkeit. Wenn es der Fall ist, sobald der Geist weggeht, man merkt es sich, dann braucht man nicht Kraft, ihn wieder zurück zu dem Objekt lenken. Aber wenn man es sich gleich merkt, dass der Geist weg ist von dem Objekt, dann fließt er wieder leise zurück. Und dieses Stadium heißt dann Avastapayate. Ava heißt nieder. Der Geist dann, indem er feiner wird, er kann dann nieder bei dem Objekt bleiben. Wenn er sich weg von dem Objekt bewegt, er merkt es gleich. Wenn man halbe Stunde oder 10 Minuten, 5 Minuten an andere Sachen denkt, dann, ah, ich bin beim Meditieren. Dann, man wird sehr leicht erschöpft von Meditation. Aber wenn man etwas Erfahrung hat, dann Meditation ist Entspannung. Man braucht sehr wenig Schlaf, weil Samadhi ist so wie Schlaf. Aber in Schlaf ist der Geist dumm und weiß überhaupt nichts. In Samadhi ist er klar und rezeptiv. Das ist der Unterschied. Dann Avastapayate. Er merkt gleich, dass er von dem Objekt weggeht und gleich nimmt die nötige Mitteln, damit er weiter bei dem Objekt bleibt. Wenn der Geist senkt, man wird schläfrig, dann man muss Wille anwenden. Wenn man sich zerstreut, dann muss man loslassen und sich anstrengen. Wille anwenden. Dafür muss man Objekt klar unterscheiden, nicht wahr? Das kommt zusammen. Und auch muss man mit Virya arbeiten, mit Streben. Dann der Geist hört auf zu senken. Aber Hauptfaktor ist Wille. Senken des Geistes, Unfähigkeit von Sensitivität des Geistes, kann nur die Faktoren des Geistes, die an Wille angewiesen sind, so wie Streben, unterscheiden. Die schaffen das. Ja. Meinst gerade, der Wille hat auch verschiedene Faktoren. Bitte? War gerade die Aussage, der Wille hat auch wieder verschiedene Faktoren, so wie Streben? Ja, alle Faktoren des Geistes sind direkt oder indirekt mit Wille verbunden. Ohne Wille kann der Geist nicht zu dem Objekt gehen. Deswegen spricht man von Willeformationen. Geistesfaktoren sind Willeformationen. Was ist das? Also, was verstehe ich unter? Die machen die Sachen zusammen. Wenn sie die Geistesfaktoren zusammen sind, dann können sie zu dem Objekt gehen. Wenn sie nicht zusammen sind, wie können sie zu dem Objekt gehen? Ja, das ist Mechanik des Geistes, muss man studieren. Das Die Wille setzt die Realität zusammen. Wenn keine Wille da ist, dann wie setzt sich die Realität zusammen? Ja, das sind Wille-Faktoren. Ist Sati Willensfaktor? Alles sind Wille-Faktoren. Ohne Wille dann nichts passiert. Formationen des Geistes. Das sind Kräfte. Und Wille ist der Haupt der Kräfte. Das wird verglichen in Abhidharma mit dem Besitzer von dem Feld, dann er macht die andere arbeiten und arbeitet selbst. Dann du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Und dann wird die Ernte kommen. Sonst kommt die Ernte nicht. So, dann jetzt sind wir bei dritter Stufe. Dann in, wie wir erwähnt haben, in dieser Tradition, alles wird, diese Weisheiten von Meditation sind zurückzulenken zu Aufmerksamkeit. Manasikara. Manasikara heißt im Geiste machen. Wenn wir ein Objekt im Geiste machen, dann erscheint Geistesprozess. Wenn wir kein Objekt im Geiste machen, kein Geistesprozess. Und der Herr von diesem Geistesprozess ist Wille. Keine Wille da, dann der Geist kann nicht fortsetzen auf dem Objekt. Wie stärkt man den Willen? Warum willst du Wille stärken? Verstehen, durch Verstehen. Dann sparst du Energie. Wenn du nicht verstehst, dann Verschwendung der Energie. Und Schlüssel zu Verstehen ist Achtsamkeit. Ohne Achtsamkeit ist man dumm. Alles, was man macht, ist chaotisch und Verschwendung von Energie. Man will aus dem Hause weg und vergisst den Schlüssel. Ne? Dann muss man wieder zurück. Verschwendung von Energie, keine Achtsamkeit. Nicht wahr? Verstanden, ehrlich gesagt, was Wille mit Achtsamkeit zu tun hat, weil Wille ist für mich, assoziiere ich irgendwie mit Kraft. Alle mentalen Faktoren sind mit Kraft verbunden. Es sind Kräfte des Geistes, die es ermöglichen, dass der Geist zu dem Objekt geht. Deswegen heißen sie Formationen des Geistes. Und die sind auf Wille angewiesen. Wenn Wille nicht da ist, dann diese Faktoren funktionieren nicht. Wenn Wille nicht da ist, sogar Empfindung kann nicht fortsetzen. Perzeption kann nicht fortsetzen. Nichts kann fortsetzen. Kann man Wille auch mit Absicht, Intention vergleichen dann? Ja, das kommt zusammen, natürlich. Wenn ich aufhört zu wollen, bin ich im Nirvana? Wenn Sie in Nirvana sind, dann brauchen Sie nicht zu wollen. Aber was Sie wollen, bringt nicht dann karmische Folgen. Ja, weil ich mir gerade überlegt habe, weil ich brauche den Willen ja, den muss ich lenken, um beim Objekt zu bleiben. Irgendwie. Ja, natürlich. Und Ohne Wille, wie kann man bei dem Objekt bleiben? Hm? Das ist unmöglich. Aber dann hört es, wenn ich aufhöre zu wollen, hört das Karma doch nicht auf, das läuft doch trotzdem weiter. Ja, natürlich. Solange man nicht Weisheit hat, das ist Vipassana, Durchblick. Hm? Wenn Durchblick da ist, Einblick da ist, dann braucht man sich nicht auf Wille verlassen. Solange die Einsicht nicht da ist, man verlässt sich auf Wille. So hat es ja dann der Sir Roger Bannister ja geschafft. Bitte? Der Sir Roger Bannister, der hat es ja geschafft. Was hat er geschafft? Er hat 1954 als erster Sportler die Meile unter 4 Minuten erlaufen. Und in der Antike und in der Neuzeit haben die das immer versucht und die Wissenschaftler haben gesagt, das geht nicht. Aber der Sir Roger Bannister, der hatte den Willen und die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, mit der mentalen Kraft. Ja, die Sportler müssen immer mit Wille arbeiten. Ohne Wille wird man kein Sportler sein. Und der hat es geschafft? Natürlich. Die Menschen können alles Mögliche schaffen, besonders wenn sie starke Wille haben. Und Talent muss auch da sein, ohne Talent. Und Talent kommt von was? Von Enthusiasmus. Entzückung muss er haben. Aber solange diese Weisheit nicht da ist, Entzückung befriedigt nur, solange man macht, was man mag. Wenn man macht, was man nicht mag, dann wird man sich ärgern noch mächtiger. Und wenn man sich nicht ärgert, dann wird man Ärger mit Kraft bedrücken und davon kommen die Ängste, Depressionen. Die talentierten Leute meistens so, solange sie nicht meditieren. Die Künstler sind nur glücklich, wenn sie mit Entzückung arbeiten, wenn das nicht mehr geht, dann säufen oder neue Frauen suchen. So sind die Künstler. Okay. Dann gehen wir weiter. Dann die erste zwei Stufen. Wir haben gesagt, es gibt so viele Sorten von Manasikara, von Objekt im Geiste machen, sind bezeichnet von Bala Avahana. Man wird den Geist zu dem Objekt mit Kraft führen. Und so lange das passiert, man wird nicht Freude finden bei dem, was man macht. Bala heißt Kraft, Avahana heißt Transport. Damit der Geist zu dem Objekt geht, muss man ihn transportieren. Wenn man das versteht, hat man klaren Blick über, was Yogacara lehrt. Alles geschieht im Geiste. Und jetzt, wir nähern uns einer Epoche, wo die Wissenschaft sich ernährt. Diese Ansicht oder diese Intuition. Aber solange sie nicht diese intuitive Wissen hochschätzen, wird es nicht viel helfen können. Also im dritten Stadium von Shamatha, dann verlässt man diesen Transport von dem Geist zu dem Objekt mit Kraft und fühlt man sich viel besser. Wenn man Objekt der Aufmerksamkeit vergisst, gleich merkt man sich, dann spart man so viel Energie und was man macht, wird mehr fließend. Ohne Achtsamkeit, was immer man macht, ist Chaos. Sie brauchen nicht unbedingt übernatürliche Kräfte studieren. Beobachten sich selbst, die anderen, wenn sie fließend die Sachen machen, fließend sprechen, haben sie Achtsamkeit. Wenn sie das chaotisch machen, Achtsamkeit ist verschwunden. Achtsamkeit bringt diese Schönheit in alles, was man macht. Auch nicht zu viel essen, nicht zu viel schlafen, nicht vernünftig leben, ist alles auch aufgewiesen, auch Achtsamkeit. Auch ohne Achtsamkeit immer schläft man zu viel, isst man zu viel und deprimiert. Durch Achtsamkeit versteht man, wie viel man braucht, wie viel. Achtsamkeit ist sehr gesund, ist der Schlüssel zur Gesundheit. Spart man Energie, lebt man vernünftig. So, und was passiert im vierten Stadium von Shamatha? Das heißt Upastapayati. Upastapayati heißt Upa, heißt nahe. Der Geist verlässt nie die Nahe von dem Meditationsobjekt. Dann er fängt an, wirklich Spaß da haben an dem, was er macht. Und dann, wenn die Kraft von Achtsamkeit klar zum Ausdruck kommt, hat man dieses vierte Stadium geschafft, weiß man. Dann man verlässt sich überhaupt nicht mehr auf Kraft und man verlässt nicht das Objekt der Aufmerksamkeit. Und da Wissensklarheit kann klar entstehen. Ohne das praktisch Wissensklarheit Faktor wird nicht da sein. Und was ist Wissensklarheit? Wissensklarheit ist Faktor des Geistes, dass dann, wenn der Geist die guten Eigenschaften mangelt, dann er bringt sie wieder zu dem Geist. Nur Weisheit kann den Geist reinigen. Achtsamkeit ist Mittel dafür, Konzentration ist Mittel dafür. Und Achtsamkeit und Konzentration gehen zusammen. Aber welche Konzentration? Nicht einspitzige Konzentration, sondern spontane Konzentration. Einspitzige Konzentration ist was anderes. Deswegen man kann sich konzentrieren und nicht sich mit anderen die andere Objekte sehr klar wahrnehmen, aber nicht gestört sein. Wenn man keine richtige Achtsamkeit hat, dann man konzentriert sich und wird von anderen Objekten gestört. Weil der Geist bleibt nicht bei dem Objekt, aber läuft zu dem Objekt, das Impact an Geist macht. Und das kann nicht mehr passieren, wenn man das vierte Stadium von Shamatha erreicht hat. Jetzt höre ich die Geräusche draußen. Aber wenn ich achtsam bin, sie können mich nicht zerstreuen, meinen Geist. Aber wenn ich nicht achtsam bin, dann ich spreche und gleichzeitig höre die Geräusche von den Vögeln, die jetzt schlafen wollen. Was passiert? Der Geist findet keine Zufriedenheit. Warum? Weil er nicht stabil ist. Stabilität des Geistes ist Zufriedenheit des Geistes. Unstabilität des Geistes ist Unzufriedenheit. Indem man unzufrieden ist, man kann sich nicht zufriedigen mit der jetzigen Situation. Damit man zufrieden wird mit der jetzigen Situation, die Kraft von Achtsamkeit muss klar zum Ausdruck kommen. Sonst wird man sich nie zufrieden geben mit der jetzigen Situation. Dann, indem der Geist nicht erfüllt ist durch seine Achtsamkeit an das Objekt, dann er wird immer Tendenz haben, zu den anderen Objekten zu laufen. Dann diese Stufe heißt, dass der Geist, andere Gedanken mögen kommen, aber der Geist geht nicht weg von dem Objekt. Andere Wahrnehmungen kommen, der Geist geht nicht von dem Objekt. Das ist schon Zeichen davon, dass man Wissensklarheit zum Ausdruck bringen kann. Sonst die Wissensklarheit kommt nie klar zum Ausdruck, wenn diese Fähigkeit nicht da ist. Und was ist Wissensklarheit hier in Shamatha? Wenn der Geist fängt an zu senken, man muss Wille anwenden, wenn der Geist fängt an zu sich zerstreuen, man muss loslassen. Und dann kommt Balance. Und jetzt, indem Shamatha Achtsamkeit mit Konzentration verbunden ist, aber mit offener Konzentration, was passiert? Wenn man konzentriert ist, dann die grobe Zerstreutheit des Geistes geht weg, wenn man achtsam ist. Aber wenn man nicht den Geist schützt, dann er wird, obwohl er nicht weg von dem Objekt geht, er will das Objekt nicht klar erfahren können. Wenn Wissenskraft von Wissensklarheit nicht klar zum Ausdruck kommt. Dann Damayati. Damayati, fünftes Stadium. Damayati heißt, er muss alle grobe Tendenzen zu Senken des Geistes und zu Zerstreutheit des Geistes beseitigen. Zu Zerstreutheit hat er schon geschafft im vierten Stadium, aber zu Senken des Geistes schafft er erst wenn er klar Objekt erfährt. Es gibt Meditierenden, die 20 Jahre, 30 Jahre lang meditieren und kommen zu diesem Stadium, dass sie sich wohlfühlen bei der Meditation, aber Meditationsobjekt ist nicht klar. Sie können lange, lange bleiben, sogar mit gekreuzten Augen, aber solange das Objekt nicht klar ist, dann ist keine wahre Shamatha, keine wahre Vipassana, und so bleiben sie, machen sie keinen Fortschritt überhaupt. Objekt muss sehr, sehr klar sein. Und da muss man sich bemühen. Das ist Dhammayati. Wenn das Meditationsobjekt nicht klar ist, dann kann man nicht die Befleckungen des Geistes beseitigen. Ist nicht möglich. Auch nicht in Shamatha, auch nicht in Vipassana. Da soll man sich bemühen. Dann. Und man bemüht sich, indem man sehr, sehr klar, damit sehr, sehr klar ein Objekt erfahren wird. Dann dieses Senken des Geistes wird wenig und Zerstreuheit des Geistes auch wenig. Und dann sechste Stadium, Shamayati. Der Geist kommt zu Ruhe. Davon Shamayati, von davon Shamatha, Ruhe. Die Tendenzen des Geistes zu senken und zu sich zerstreuen werden so wenig, dass man sie gleich regeln kann. Und minimalen Anwendung von Energie. Und der Geist fängt an zu fließen, das ist Ruhe. An dem Objekt. Und der Geist dann schützt selbst, weil er hat schon Entzückung, Freude an dem, mit dem, was er macht. Wenn er solche Entzückung und Freude hat und Entspannung, er will nicht weggehen von dem Objekt. Dann er bleibt. Und so kann man dann, auch wenn man sich nicht körperlich wohlfühlt, kann man lange, lange meditieren. Muss man zu diesem Stadium kommen. Dann, was noch zu tun ist, damit Einspitzigkeit des Geistes erreicht ist, ist, dass die Anstrengung des Geistes soll ausgeglichen sein. Solange die Anstrengung des Geistes ist nicht ausgeglichen, der Geist kann nicht spontan fließen auf dem Objekt. Unmöglich. Und das geschieht in siebten Stadium, heißt Vyupashamayati. Vyupashamayati heißt sehr, sehr beruhigt. Sehr beruhigt ist, wenn man braucht nicht praktisch keine Anstrengung, wenn der Geist senkt, und man braucht praktisch keine Anstrengung, wenn der Geist sich zerstreut. Dann der Geist wird voll kommen gleichmäßig. Und das heißt dann Einspitzigkeit des Geistes, 7., 8. Stadium. In Einspitzigkeit des Geistes gibt es dann keine Schwankungen mehr. Und wenn es keine Schwankungen mehr gibt und man gewöhnt sich daran, dann geht es zu Samadhi, 9. Stufe. Dann der Geist bewegt sich von sich selbst sozusagen. Dann, wenn man in Versenkung gehen möchte, ist ohne Anstrengung, wenn man Zen üben möchte, Dzogchen üben möchte, alles kann man erreichen mit solchen Geist. Also Ziel in dieser Tradition ist nicht so viel Versenkung zu erreichen, sondern diesen vollkommen beruhigten Geist, der kann bei jeglichem Objekt in vollkommener Ausgeglichenheit bleiben. Das ist Zustand von Buddha. Er kann das, wir erreichen das nur für eine Weile vielleicht, aber er bleibt immer bei solchem Geist. Dann er kann durch die Weisheit, dass er durch lange Leben von Praxis hat, dann kann er die Sachen nur allmählich reflektieren, wie sie wirklich sind, ohne Bemühung. Dann Shamatha bringt Vipassana zur Reife und Vipassana bringt Shamatha zur Reife. Die sind, ergänzen sich gegenseitig. Das ist wahre Praxis. Und das eigentlich in dieser Tradition kann man von Anfang an üben. Wenn der Geist sich zerstreut, man braucht ein Objekt, das man nicht unterscheidet, weiter an die eigene und gemeinsame Eigenschaften. Wenn der Geist senkt, dann muss man die Eigenschaften unterscheiden, die Eigenschaften von den 5 Aggregaten und so weiter. Und so Balance. Von der Einspitzigkeit, also jetzt direkt in Samadhi, also gibt es nicht so eine Zwischenstufe wie in bei den Theravadin, dass da so angrenzende Sammlung oder sowas gibt es dann nicht. Oder? Na, das ist eine andere Frage. Das ist angrenzende Sammlung, spricht man in der Theravada-Lehre. Shamatha heißt 8 Sorten oder 9 Sorten von Dhyana. Aber hier in dieser Tradition, das Ziel ist nicht Dhyana. Ziel ist, dass der Geist in perfekter Ausgeglichenheit bleibt. So wie es wird verglichen mit einem Afghan-Pferd. Afghanistan ist sehr berühmt für Pferde, Afghan-Pferd. Wenn der chinesische, indische Kaiser haben Afghan-Pferde benutzt. Der Pferd ist so intelligent und so gut trainiert, dass man nur diese Ziegel hält und er läuft von sich selbst und versteht schon die Intentionen von den Reitern. Er braucht nicht zu machen, er läuft von sich selbst und er versteht genau, wer an ihm sitzt und was seine Absicht ist. Er so bewegt ein klein bisschen Ziegel und schon weiß er. Sonst, der Geist ist wie ein Geist wird verglichen mit dem Reiter. wenn ein guter Reiter da ist und der Geist beherrscht. Und Pferd ist was? Ist Prana. Ohne Prana kann sich der Pferd nicht bewegen. Und wenn der Reiter intelligent ist, er bewegt sich fließend. Dann Qigong auch sehr wichtig, die Training. Okay, dann machen wir eine kleine Pause. Und was wolltest du fragen? Ja, meine Frage war, wenn man doch in erste Versenkung kommt, dann kann man nicht mehr diese Stufen untersuchen. Aber in erste Versenkung, man kann schon kommen, eigentlich in sechste, wenn man sechste Stufe beherrscht. Aber es wird nicht stabil. Es wird immer da, die Schwankungen bleiben immer noch da. Da muss man raus und dann, oder man muss gezielt dann rauskommen. Oder? Man braucht nicht rauszukommen. So, wenn man in Versenkung ist, dann kann der Objekt bleibt da. Aber die Schwankungen gehen weiter. Aber Objekt bleibt, was ist Versenkung? Man verschmelzt mit dem Objekt und solange man nicht will, weg von dem Objekt, der Geist bleibt bei dem Objekt. Und dann, deswegen, wenn man Versenkung hat, dieses Objekt immer erscheint vor dem Geist, weil er hat sehr tiefen Eindruck in dem Geist gemacht. Wenn man nicht Versenkung hat, dann diese Imprint von dem Objekt im Geiste ist nicht stark genug, dass er zu jeder Zeit. Und dann erinnert man sich an Versenkung. Es kommt immer. Genauso wie mit Verwirklichung. Wenn man erste Stufe von Erleuchtung oder zweite Stufe von Erleuchtung, das macht so starke Stempel im Geist, dass es immer wieder erscheint, sobald man es braucht. Weil das ist sehr, sehr starke Karma, Versenkung und Realisierung. Und das kann dann begleiten manche, ich habe erlebt, manche erreichen Versenkung fast gleich. Als ich in Burma war, ich war ein bisschen Assistentlehrer für meinen Lehrer, besonders wenn die Chinesen kamen in Burma, dann da ich Sinologie studiert habe, dann ich habe die gelehrt und es kamen Novizen aus Kachin von Himalaya, 18 Jahre alt, ein Junge, der weiß überhaupt nichts von Meditation. Dann ich erkläre, wie man Atmen betrachtet und dann kommt Licht, na was soll ich machen? Ich sage, na, ist es stabil, ist immer da. Naja, dann, wenn es immer da ist, dann kannst du dich vereinigen. Wie geht es weiter? Dann siehst du dann diese Vitaka Vichara, das ist so, diese Kraft, das dann oben. Ja, das ist sehr, sehr klar. Naja, dann meditiere darüber, dass es störende Faktoren sind. Ja, das ist nicht mehr da. Was soll ich machen? Dann in einer Woche geht er in vierte Jhana. Es gibt solche. Aber in unserem Kulturkreis ist es ziemlich, weil er kommt aus den Himalayas, von einer Familie, die sehr religiös ist. Und wenn sie dort einen Ochsen haben, sie denken, dass sie schon alle ganze Welt besitzen. Sind sie sehr zufrieden. Im Geschäft gibt es nur Zwiebel und Reis und Gewürze. Kaum was zu finden. Sie sind sehr zufrieden. Dann für solche Leute Konzentration ist sehr, sehr leicht. Naja. Wenn man viel sucht, dann wird man viel unsicher. Wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat, ist die Konzentration sehr leicht. Ist das nicht wahr? Mangel an Konzentration kommt von Mangel an Zufriedenheit, sein mit dem, was man hat. Okay, dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause.